Reptilien schluckten ihre Nahrung meist im Ganzen. Die Zähne dienen ihnen nur dazu, Beutetiere festzuhalten und zu zerreißen. Diese neue Anpassung ermöglichte eine Vorverarbeitung der Nahrung, bevor sie den Magen erreichte, und dadurch wurden letztlich mehr Nährstoffe gewonnen. Gleichzeitig sorgten die getrennten Ohrknochen, die weit vom Kiefer entfernt waren, für ein besseres Hörvermögen, was insbesondere bei nächtlicher Aktivität wichtig ist. Und sie schufen Platz, sodass sich das Säugetiergehirn seitlich und nach hinten vergrößern konnte. Die ersten Mammalia formis oder Säugetierartigen mit diesen Merkmalen waren die Morganocodonta. Fossilien von Tieren dieser Gruppe aus der späten Triaszeit wurden in ganz Europa, Afrika, Amerika und Asien gefunden. Sie zeigen, dass ihre Vertreter schon kurz nach dem Auftauchen der ersten Dinosaurier auf der Erde herumwimmelten. Auch in der Jura- und Kreidezeit erschienen immer mehr neue, verschiedenartige Mammalia formis auf der Bildfläche. Schon lange beschäftigte Paläontologen die Frage, wann diese säugetierähnlichen Tiere zu den echten Vorfahren der meisten heute lebenden Säugetiere wurden. Mit Juramaya haben wir nach Ansicht von Xie Shi die Antwort gefunden. Dieses Tier war mit einer Körperlänge von 7 bis 10 Zentimetern winzig klein. Sogar sein weiches Gewebe, einschließlich der Haare, ist in Form von Abdrücken in dem Gestein, in dem es eingeschlossen war, erhalten geblieben. Was vor allem wichtig ist, der detaillierte Vergleich der Fußknochen und Zähne von Juramaya und anderen ausgestorbenen und lebenden Säugetieren zeigt, dass die Spezies in der Evolution kurz nach der Trennung der heutigen Plazentatiere, Säugetiere, die ihre Jungen im Mutterleib mit einer Plazenta schützen und versorgen, bis sie vollständig entwickelt ist, von den Beutetieren, Kängurus und andere, deren Junge noch im Embryostadium zur Welt kommen und sich dann in einem Brutbeutel weiterentwickeln, lebte. Juramaya gehörte, wie wir, zur Abstammungslinie der Plazentatiere, womit gezeigt ist, dass die Aufspaltung vor ungefähr 170 Millionen Jahren stattgefunden haben muss. Das entspricht den Befunden, die man mit Hilfe der molekularen Uhr gewonnen hat. Dabei vergleicht man die genetischen Unterschiede heutiger Säugetiere und schätzt auf der Grundlage einer angenommenen Mutationsgeschwindigkeit, wann ihr letzter gemeinsamer Vorfahre gelebt haben muss. Neuere Befunde derselben Arbeitsgruppe könnten den Anfang des Aufspaltungsprozesses allerdings sogar noch weiter in die Vergangenheit verlegen. Weitere unglaubliche, ebenfalls im Nordosten Chinas entdeckte Fossilien zeigen, dass die Aufspaltung bereits mit Beginn der Kreidezeit abgeschlossen war. Das älteste Beuteltier, der winzige, spitznasige Sinodelphis, und das bis zur Entdeckung von Juramaya älteste Plazentatier Eomaya, Mutter der Morgendämmerung, wurden auf ein Alter von 125 Millionen Jahren datiert. An Juramaya und den Funden aus Nordostchina können wir also erkennen, welche Bausteine notwendig waren, damit die Evolutionsgeschichte der meisten heute auf der Erde lebenden Säugetiere ablaufen konnte. Bedeutsam ist noch etwas anderes. Die reichhaltigen Fossilienlager in Nordostchina haben auch Erkenntnisse über die Wechselbeziehungen zwischen einigen unserer ersten Säugetiervorfahren, ihren engsten säugetierartigen Verwandten und verschiedenen subtropischen und tropischen Waldökosystemen geliefert.